in zwei Mann-Gang. Wir sind so hart, man fragt deine Frau. So wurden letzte Nacht von uns zwei gebankt. Wir nehmen uns kein Blatt von den Mund. Zwei Rapper kommen hoch aus dem Umkehrgrund und reißen das Ruder herum. Man zeigt doch mal ehrlich, wir haben alle keinen Plan von echter Musik. Also hört genau hin und merkt euch das. Das ist ein Weltklassen-Unterschied. Uns kann keiner toppen, wir sind Favoriten. Auch 20, 30 kann uns keiner verbieten. Nein, denn wir sind die Besten und bleiben die Besten. Die Besten im Game, Punk und Bray. Scheiß drauf, wenn's dir nicht gefällt, denn wir sind die Besten der Welt. Es ist so, wie es ist, ihr könnt nichts machen. Es ist so, wie es ist, wir können nur lachen. Es ist so, wie es ist, zusammen mein Team. Es ist so, wie es ist, wir haben's verdient. Es ist so, wie es ist, ihr könnt nichts machen. Es ist so, wie es ist, wir können nur lachen. Es ist so, wie es ist, zusammen ein Team. Es ist so, wie es ist, wir haben's verdient. Oder was soll ich sagen? Das Leben ist ein Game. Was wollen mir die Leute erzählen? Immer diese Affenmann, die ich nicht ertragen kann. Wir sitzen hier in dem Loch, da schon jahrelang. Keine Grenzen, man behält uns auf. Es sind eure Regeln, die ich für mich nicht brauch. Heutzutage kannst du auf keine mehr bauen. Ich hab's gemerkt, ihr fickt mein Glauben. Und darum holen wir die Bombe raus. So sieht es aus, die Opfer haben nichts drauf. Nur Pato und Ray, alle anderen sind gay. Wir haben den Style-Rap hier noch schnell. So wie es ist, wird es bleiben. Es ist die Wahrheit, also Fresse halten. Scheiß drauf, wenn es dir nicht gefällt. Wir sind die Besten der Welt. Es ist so, wie es ist, ihr könnt nichts machen. Es ist so, wie es ist, wir können nur lachen. Es ist so, wie es ist, zusammen ein Team. Es ist so, wie es ist, wir haben's verdient. Es ist so, wie es ist, ihr könnt nichts machen. Es ist so, wie es ist, wir können nur lachen. Es ist so, wie es ist, zusammen ein Team. Es ist so, wie es ist, wir haben's verdient. Es ist so, wie es ist, ihr könnt nichts machen. Es ist so, wie es ist, wir können nur lachen. Es ist so, wie es ist, zusammen ein Team. Es ist so, wie es ist, wir haben's verdient. Es ist so, wie es ist, ihr könnt nichts machen. Es ist so, wie es ist, wir können nur lachen. Es ist so, wie es ist, zusammen ein Team. Es ist so, wie es ist, wir haben's verdient.